Адам был умнее нас. Wisst ihr, Adam war klüger als wir. Он точно знал, что обезьяна ему не пара. Also er wusste ganz genau, dass der Affe nicht sein Paar sein wird. Есть много людей, которые почему-то считают, что они произошли от обезьян. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die aus irgendeinem Grund denken, dass sie vom Affen stammen. Каждый раз, когда я это слышу, jedes Mal, wenn ich das höre, я очень внимательно смотрю на человека. Also tue ich diesen Menschen ganz genau beobachten. Смотрю. Ganz aufmerksam. Schaue ich mir an. Что-то есть. Ich denke mir, hör zu, etwas ist bei dir von dem. Also, ihr habt eine Ähnlichkeit. Ну, он сам глупость говорит. Ну, извините. Also, er selber spricht diese Dummheit heraus. Also, tut mir leid. Вообще-то, ну, эволюция, которая говорят, что она доказана, наука не доказала этого вообще. Überhaupt die Evolution, wo man spricht, dass sie durch die Wissenschaft bewiesen worden ist, sie ist nicht davon bewiesen. И никогда не докажет. Und das wird sie niemals schaffen. И вообще Дарвин. Überhaupt unter Darwin, старина, когда он стал старым, als er alt wurde, он отказался от своей теории, hat er seine Theorie dann abgelehnt. Знаешь, что вот произвести из человека обезьяну несложно. Weißt du, aus dem Menschen einen Affen zu machen, ist nicht schwierig. Это вообще нет проблем. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Это доказывать не надо. Das braucht man nicht einmal zu beweisen. Человек только напился, и уже обезьяна. Der Mensch betrinkt sich und schon wird er wie ein Affe. Эволюция, наоборот, без проблем. Und die Evolution umgekehrt ist ohne Probleme. Но вот я еще до сих пор ни одну шимпанзе не видел, чтобы стала человеком. Aber ich habe bis jetzt keinen Schimpansen gesehen, der zu einem Menschen wurde. Наверное, они решили, больше не будем. Wahrscheinlich haben sie sich so jetzt die Entscheidung getroffen, wir werden das nicht mehr machen. Они посмотрели на людей. Sie haben sich die Menschen so angesehen. Сказали, эти от нас? Und haben sie so gesagt, die von uns? Никогда. Niemals. Мы такими идиотами никогда не будем. Wir werden niemals solche Idioten sein. Знаешь, мы от Господа Бога. Wisst ihr, wir sind vom Herrn, unserem Gott. Ты образ и подобие Божие. Du bist das Abbild von dem Herrn. Мне нравится это больше. Und das gefällt mir viel mehr. Amen. Аллилуйя. Halleluja. И вот в Творца верить, это классно. Und an einen Schöpfer zu glauben, das ist wunderbar. Об этом не рассказывают в школе, потому что это неудобно. Davon wird in den Schulen gar nicht erzählt, weil es unbequem ist. Уже если есть Творец. Denn es gibt ja einen Schöpfer. Есть Творец, also wenn ein Schöpfer gibt, dann нужно его слушать, dann muss man auf ihn hören. А это не хочется. Und das möchte man nicht so sehr. Бытие 2 глава 21 стих. Also 1. Mose 2, die Verse 21. Давайте вместе еще раз вспомним это. Lass uns mal das gemeinsam uns daran erinnern. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brach sie zu ihm. Schau her, der Herr hat den Menschen in einen tiefen Schlaf versetzt. Schau her, unser Herr ist ein klasse Chirurg. Und auch ein guter Anästhesist. Also zuerst gibt er eine volle Narkose. Er ist kein Sadist. Gott sei Dank. Да. Он дал сперва наркоз. Also zuerst hat er den Menschen narkotisiert. И когда Адам зеньки свои продрал утром, und als der Adam seine Augen in der Früh aufgemacht hat, он что-то увидел, hat er etwas gesehen, отчего он сел на попу и долго сидел. Von dem er sich auf den Hintern hingesetzt hat und saß lange da mit offenem Mund. Wow. Und sagte, wow. И знаешь, что он сказал? Und weißt du, was er gesagt hat? Она будет моя. Sie wird meine sein. Это здесь буквально так написано. Das ist, steht hier wortwörtlich hier. Sie wird Männin heißen, по-немецки. Die soll Männin heißen, steht hier. По-русски жена, а у него здесь в немецкой, вообще в еврейской Библии Männin. Also in der jüdischen Bibel steht hier Männin, in der russischen steht hier Frau. 23 стих, да. Also in dem Vers 23. Sie soll Männin heißen. То есть она будет моя. Also sie wird meine sein. Смотри. Адам был настоящий мужик. Schau hier, der Adam war ein echter Mann. Как все мужики, он был собственником. So wie alle Männer ist er auch so einer, der alles haben will. Все, увидел, моя. Hatte was gesehen, gehört mir. Мне это нравится. Das gefällt mir. И вот он такой был. Und so war er. И он сказал, она будет только моя. Er hat gesagt, sie wird nur mir gehören. Никакая соседская обезьяна. Also keine benachbarte, kein benachbarter Affe. Только моя. Nur sie gehört mir. И сказал Господь Бог в 18 стихе. Und im Vers 18 sagte der Herr. Нехорошо быть человеку одному. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Сотворим ему помощника соответственного ему. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Соответственного. Also die ihm entspricht. Entsprechende, okay. Смотри, это та личность, которая соответствует тебе. Schau hier, das ist die Persönlichkeit, die dir entspricht. То есть Бог создал помощника, который дополнял Адама. Also Gott hat einen Helfer geschaffen, der dich ja, ergänzt hat. Ja. Да? Сопоставим с тобой. Also der mit dir zusammen, der zu dir passt. И это слово, der dich vervollständigt. Это слово не означает одинаковый. Dieses Wort bedeutet nicht das Gleiche, dasselbe, sondern die entspricht. Halleluja. Halleluja. Знаешь, если бы ты покупал пару обуви, weißt du, wenn du zwei Paar Schuhe kaufen würdest, пару обуви, они соответствуют друг другу. Also die zwei Paar Schuhe, die entsprechen einander, но они also не die одинаковые. Passen zueinander, aber sie sind nicht gleich. И в этом их прелесть. Und dabei ist ihre ihre Schönheit. Да, представляешь, если бы все обувь твоя была только на правую ногу. Stell dir vor, wenn deine Schuhe nur bloß auf deinen rechten Fuß passen würden. И это очень важно понимать здесь. Und es ist auch sehr wichtig, das hier zu verstehen. Твой супруг не является идентичным тебе. Dass dein Ehepartner die nicht identisch ist. Но он пара для тебя. Sondern er ist ein Paar für dich. И это разница. Und da besteht der Unterschied. Это разница классная. Und das ist ein klasse Unterschied. Жена и муж не похожи друг на друга. Also Frauen und Mann, die ähneln sich nicht. Если муж экономный, wenn der Mann sparsam ist, то жена, она обычно такая, расточительная. Dann zu gewöhnlich ist die Frau diejenige, die immer verschwenderisch dann ist. Да. Или also наоборот. Sie verschwendet das Geld oder umgekehrt. Если муж болтливый, also wenn der Mann zu viel redet, жена молчаливая. Dann ist die Frau schweigsamer. Скорее наоборот, правда? Aber höchstwahrscheinlich ist das umgekehrt. Или экстравертный муж. Oder zum Beispiel ein extrovertierter Mann, der ist offen und kommuniziert mit jedem und sie ist gewöhnlich dann introvertiert. Und es ist so toll. Было бы плохо, если два болтуна встретились. Es wäre schlecht, wenn jetzt nur zwei gesprächige Leute miteinander sind. Все бы требовали, слушай меня, слушай меня, слушай меня. Sondern, weil dann jeder würde von dem anderen fordern, dass hör zu, hör zu. А так вот говорит, а я слушаю. Und so spricht er oder sie und ich höre zu. Классно, правда? Und das ist toll, nicht wahr? Все счастливы. Und alle sind dann glücklich. Halleluja. Halleluja. Итак, муж с женой, они не одинаковые. Also Mann und Frau sind nicht gleich. Но странно, что до свадьбы наши отличия они притягивают нас. Und was seltsam ist, vor der Hochzeit werden diese Unterschiede, also ziehen diese Unterschiede uns an. После свадьбы отталкивают, начинают. Und nach der Hochzeit fangen sie an, uns voneinander wegzubringen. Потому что мы пытаемся сделать супруга похожим на себя. Denn wir versuchen unseren Ehepartner sich ähnlich zu machen. Почему он делает не все так, как я? Wieso macht er nicht so, wie ich das alles mache? Жена смотрит, пошел на кухню. Die Frau beobachtet ihren Mann, er geht in die Küche. Почему он в посудомойке тарелки ставит вот так? Wieso stellt er in die Spülmaschine die Teller so? Вот так надо ставить. So muss man das machen. Или так как, ну, какая разница, влево или вправо? Es ist doch egal, ob das links oder rechts ist, oder? И все-таки вот мы на этом зацикливаемся. Aber doch konzentrieren wir viel zu sehr uns auf diesen Sachen. Он не идентичный тебе. Er ist nicht dir identisch. Он пара тебе. Er ist ein Paar für dich. И соответственно или идентичный абсолютно разные слова. Und die gleich oder identisch? Gleich oder identisch sind verschiedene Termine. Если он что-то делает не так, тебя это раздражает. Und wenn er etwas anders macht, nicht so wie du willst, das nervt dich. Тогда я тебя хочу обрадовать. Dann möchte ich dich erfreuen. Вы пара. Ihr seid ein Paar. Раз он тебя раздражает. Also wenn er dich auf die Nerven geht. Значит, вы не похожи, но вы соответственны. Dann ähnelt ihr euch nicht, aber ihr seid euch entsprechend. Бог подобрал его для тебя. Der Herr hat ihn für dich ausgesucht. Это как перчатки. Das ist wie die Handschuhe. Попробуй одеть все на одну руку. Versuch alle beide auf eine Hand anzuziehen. Нет, одна направо, другая налево. Nein, eine gehört links, die andere gehört rechts. И Бог создал сопоставимого тебе помощника. Und der Herr hat dir einen dementsprechenden Helfer geschaffen. Как ты обувь одеваешь, вот der, нужен der, правый. Der dich vervollständigt. Also, das ist genauso, wenn du die Schuhe anziehst. Нужен правый, нужен левый ботинок. Also, man braucht linken Schuh und rechten Schuh. И как построить вот счастливый брак? Хочу тебе сегодня дать 6 принципов. Und wie baut eine glückliche Ehe auf? Ich möchte dir heute 6 Geheimnisse verraten. 6 хороших советов. Also 6 gute Ratschläge. После 29 лет нашей жизни. Also nach den 29 Ehejahren mit meiner Frau. Я думаю, можешь кое-что сегодня уловить. Ich denke, du wirst heute ein paar Sachen für dich mitnehmen können. Один парень, он пошел на войну в Корее. Ein junger Mann ging auf den Krieg in Korea. Это была такая временная война. Das war so ein zeitlich begrenzter Krieg. Und so ging er für ein Jahr zum Dienen. Вот его призвали в армию. Und so hat man ihn berufen in он die Armee. Приходит к своей девушке, говорит, er kommt zu seiner jungen Frau zurück und sagt, меня забирают. Oder sagt, kommt zu ihr und sagt, man nimmt mich. Но я буду писать тебе каждый день. Aber ich werde dir jeden Tag einen Brief schreiben. И доказательство этого он показывает чемоданчик. Und als Beweis dafür zeigt er ihr ein kleines Köfferchen. Там в этом чемоданчике лежали 365 открытых. In diesem Koffer lagen 365 Karten. Пустые. Also leere Karten. Видишь? Siehst du? Я буду писать ей каждый день. Ich werde dir jeden Tag schreiben. Und er, ja, das ist so toll. Okay. И он действительно был правильным мальчиком. Und er war tatsächlich so ein ehrlicher Mann. Он честно писал ей каждый день открытку. Er hat richtig, also er hat tatsächlich jeden Tag ihr eine Karte geschickt und geschrieben. И почтальон приходил каждый день. Und der Postmann kam jeden Tag. Передавал ей открытку. Postbote kam zu ihr und hatte die Karte übergeben. Естественно, что они здоровались, общались. Selbstverständlich haben sie miteinander sich gegrüßt und haben miteinander gesprochen gehabt. После года, und nach einem Jahr hat die junge Frau geheiratet. Und du ahnst wahrscheinlich, wen sie geheiratet hat. Der hat den Postboten geheiratet. Вывод какой? Was für ein Pointe kommt daraus? Виртуальное общение никогда не заменит настоящего. Also virtuelle Beziehung kann niemals ersetzen eine echte Beziehung. Weg Facebook, auf Instagram, auf E-Mail. Und den ganzen Facebooks, Instagram und durch die E-Mails. Это так важно сегодня напоминать себе. Das ist so wichtig, sich daran selber zu erinnern. Об этом нужно говорить много и часто. Davon muss man viel und öfters mal sprechen. Живое общение. Also eine lebendige Beziehung und Kommunikation. Wenn du jemanden ansiehst, на человека, видишь du siehst einen Menschen, du siehst seine Augen, блеск глаз. Du siehst ihre Augen, wie sie lächeln. Или запах чеснока. Oder das Geruch, den Geruch vom Knoblauch. Или чего еще. Oder noch von irgendetwas. Okay, это может, okay. Это как раз и дает такую искру. Genau das gibt diesen Funken. И ты такой под гипнозом. Und du so unter Hypnose. Знаешь, когда ты под гипнозом, надо срочно жениться. Also wenn du unter dieser Hypnose stehst, dann musst du sehr, sehr schnell heiraten. Потому что если не женишься под гипнозом, никогда не женишься. Wenn du unter Hypnose nicht heiraten wirst, dann wirst du niemals heiraten. И вот так бывает. Мы в общении находимся. Und so ist das, wenn wir in der Gemeinschaft sind. И оно должно оставаться после свадьбы. Und es soll auch nach der Hochzeit so bleiben. Итак, первый принцип – живое общение. Also, der erste Prinzip – eine lebendige Beziehung zueinander, Gemeinschaft. Реальное общение. Also, eine reale Gespräche, Kommunikation miteinander. Да. Это самый важный фактор счастливых отношений. Das ist der allerwichtigste Faktor für die glückliche Beziehung. Интересно, что до свадьбы нас не нужно заставлять ходить на свидания. Also, interessant ist, dass man vor der Hochzeit, man uns nicht zwingen muss, miteinander sich zu treffen. Sich zu treffen. Дарить там цветы, Blumen zu schenken oder и влюбленные, они проводят много времени вместе. Und die Verliebten, die verbringen viel Zeit miteinander. У них общие интересы. Die haben gemeinsame Interessen. Но как ни странно, после свадьбы. Aber aus irgendeinem Grund nach der Hochzeit. Ситуация часто меняется. Verändert sich oftmals die Situation. Я думаю, вообще до свадьбы очень сложно узнать практически настоящего человека. Ich denke, vor der Hochzeit ist es praktisch unmöglich, einen Menschen so zu kennenzulernen. Да, потому что до свадьбы приходит не сам человек, а его представитель. Denn vor der Hochzeit kommt nicht der Mensch selber, sondern sein Vertreter. На свидание. Also zu den Dates. Приходит красавчик. Es kommt ein Schönling. С духами напомаженный. Парфюмiert, geschminkt. Okay. Другая, вот она должна быть напомаженная. Also, они приходят, часами друг друга слушают. Also sie kommen, sie treffen einander, sie hören einander stundenlang zu. А вот после свадьбы появляется настоящий человек. Und nach der Hochzeit kommt plötzlich der der echte Mensch zur Vorschau. Такой, какой есть. Also so, wie er ist. Вот у жениха пуза не было на свидании. Also bei dem Date hatte der Bräutigam keinen Bauch. Вдруг? Und plötzlich? В течение одной ночи? Innerhalb von einer Nacht? Ты устанавливаешь, у него есть пуза. Du stellst fest, dass er einen Bauch hat. Как он его прятал? Also wie hat er ihn versteckt? Или утром просыпается муж. Oder in der Früh wacht der Mann auf. И смотрит рядом, кто это? Und schaut. Кто это? Und schaut nebendran, wer ist das? Уж она все время была в шминке. Denn sie war ständig geschminkt. Она была всегда такая накрученная. Sie war immer so gut gestylt. А здесь кто это? Und hier, wer ist das? Лохматая, без помады. Ohne Schminke. Без макияжа. Ohne Schminke. Я что? Где я? Wo bin ich denn? В какой постели? In welchem Bett bin ich gelandet? Так что поменьше макияжа. Also weniger Schminke. Поменьше театра до свадьбы. Weniger Theater vor der Hochzeit. Побольше настоящего. Mehr von der Echtheit. Меньше театра, больше настоящего. Also weniger vom Theater, mehr von der Echtheit. Тогда после свадьбы будет все классно. Dann wird nach der Hochzeit auch alles gut laufen. Если муж и жена хотят иметь крепкую семью. Also wenn Mann und Frau eine starke Ehe haben wollen. Они должны быть лучшими друзьями. Sie müssen die besten Freunde sein. Они должны иметь хорошие отношения в личных, вот, в своих беседах. Also sie müssen eine gute Beziehung, Haltung zueinander haben in persönlichen Gesprächen. Проводить время вместе. Und sie sollen auch Zeit miteinander verbringen. И знаешь, это дисциплина. Und weißt du, das ist eine Disziplin. Если мы не будем уделять время специально, wenn wir speziell keine Zeit dafür nehmen werden, то мы его и не найдем никогда. Dann werden wir auch diese Zeit niemals finden können. Уже куча всего, что Denn тебя es gibt отвлекает. Eine Menge Sachen, die dich ablenken davon. Поэтому люди, которые некоторое время в браке находятся, deswegen sind die Leute, die eine Zeit lang in der Ehe sind. Я им советую делать термин. Ich rate Ihnen, macht einen Termin aus. Как это ни странно звучит. Wie auch das komisch klingt. Делай термин для своей жены. Also mach einen Termin für deine Frau. Нет, делай вечер. Also mach einen Abend mit ihr. Для нее. Also mach einen Abend für sie. В своем календаре. In deinem Kalender. И женщинам очень важно иметь внимание своего мужа. Und die Frauen, für Frauen ist es sehr wichtig, Aufmerksamkeit von ihren Männern zu haben. Мужья, я тоже вас буду сейчас защищать, не переживайте. Männer, ich werde euch jetzt auch gleich verteidigen. Also macht euch keine Sorgen. Тоже нужно внимание. Also die Männer brauchen auch Aufmerksamkeit in ihrem Leben. Но вот часто жена рассказывает что-то, и ты слушаешь. Aber oftmals erzählt die Frau etwas und du hörst ihr so zu. Думаешь, зачем она это рассказывает? Und denkst dir so, wozu erzählt sie mir das? Но сказать это вслух. Aber das laut auszusprechen. Испортит вечер. Das heißt, dann verdirbst du den ganzen Abend. Понимаешь? Verstehst du? Поэтому надо говорить «Ага». Deswegen sollte man «Aha» sagen. Она говорит «Да-да-да-да-да». Und sie sagt «Да-да-да-да-да». Und du «Aha». Aha. Aha. Okay. Мудрость. Okay. Das ist eine Weisheit. И она говорит «Ой, какой ты внимательный». Und dann sagt sie «Oh, du bist so aufmerksam». Ты говоришь «Aha». Und du sagst «Aha». Просто поддакивай, все будет хорошо. Sag «Бияй» alles und es wird alles gut sein. Ну, иногда удивляйся, между прочим. Also, «Да ты что?» Manchmal erstaune dich auch und sagt «Hey, echt?» И все будет тогда. Und es wird dann auch alles gut классно, laufen. Вечер будет классно. Dann wird der Abend auch sehr gut verlaufen und sehr gut enden. Но и мужьям нужно внимание. Aber auch die Ehemänner brauchen Aufmerksamkeit. Если муж приходит домой. Wenn der Mann nach Hause kommt. И ты говоришь, ужин в холодильнике. Und du sagst, Abendessen ist im Kühlschrank. Иди жрись. Geh und fress dich voll. Эй, это не катит, не вообще никак. Das ist no go. No go, amen. Не пойдет. Das wird nicht klappen. И не забывайте делать подарки и сюрпризы друг другу. Und vergesst nicht einander Überraschungen zu machen, Geschenke zu schenken. Это уже третий момент. Das ist schon der dritte Moment. Второй. Also der zweite war. Очень важно внимание. Das ist ganz wichtig, die Aufmerksamkeit füreinander. Третий подарки. Das dritte sind die Geschenke. Сюрпризы. Überraschungen. Однажды одна девушка приходит к парню. Eins kam eine junge Frau zu ihrem Mann, also zu ihrem jungen Mann. И говорит, я не выйду за тебя замуж. Ты же Ich werde dich nicht heiraten. Ты жлоб. Du bist ein Geizkragen. На тебе твое кольцо назад. Nimm deinen Ring wieder zurück. Он говорит ей, а коробочка где? Und er sagt sie, und wo ist die Schachtel dafür? Знаешь, в хорошую жену надо вкладывать. Weißt du, in eine gute Ehefrau muss man investieren. Как в машину, правда? Wie in ein Auto. Вот в машину мы понимаем, вкладывать надо. Also wir verstehen, dass in Auto man investieren muss. Колеса чистим, Felgen. Also man muss das sehr schön putzen und Felgen. Масло меняем. Und Reifen auch, neue Reifen drauf, schöne Reifen, man muss das wechseln. Ой, это же машина. Das Öl. Das ist natürlich ein Auto. Слушай, в жену надо больше вкладывать. Hör zu, in die Ehefrau musst du viel mehr investieren. Там опасность сломаться еще больше. Dort besteht die Gefahr, dass sie schnell kaputt geht. Нужно вкладывать время свое. Man soll seine Zeit investieren. Энергию свою. Seine Energie investieren. Финансы тоже вкладывать. Финансы muss man investieren auch. И регулярно это делать. Und das muss man regelmäßig machen. Хотя бы, вот, знаешь, 8 марта день рождения. Also wenigstens 8. März und ihr Geburtstag. Надо помнить обязательно. Also man muss es unbedingt wissen. Но жены, не забывайте, мужья любят тоже сюрпризы. Aber Ehefrauen vergesst nicht, weil die Männer mögen auch Überraschungen. Это тоже классно. Das ist auch gut. Не только женщинам получают also, подарки. Nicht nur den Frauen, nicht nur die Frauen lieben die Geschenke zu bekommen, sondern auch die Männer. Ты можешь сделать себе подарок, но делай как будто для мужа. Du kannst dir ein Geschenk selber machen, aber mach das so, als ob du das für den Mann machst. Это искусство. Das ist eine Kunst. Купи себе новых не халат, купи что-нибудь хорошее. Also kauf dir nicht irgendwie ein Küchenkleid, sondern etwas Schönes. Может кому-то надо выкинуть халат уже. Vielleicht sollte jemand dieses Küchenkleid mal wegschmeißen. Может ему уже пару лет. Vielleicht ist er schon ein paar Jahre alt. Сделай сюрприз мужу, купи себе новый. Also mach deinem Mann eine Überraschung, kauf dir mal ein schönes Kleid. И просто так, вот в течение будней, просто вот оденься красиво. Und zieh dich einfach so in einem, an irgendeinem einfachen Tag schön an. Да, вот какой-нибудь четверг, раз, и ты в таком... Also irgendein Donnerstag. В таком платье, таком классном, как und, будто ты und plötzlich, в ресторан собрался. Und plötzlich hast du so ein schönes Kleid, als ob du in ein Restaurant willst. И ты попадешь в ресторан. Und du wirst in ein Restaurant gelangen dann danach. Возможно, очень даже возможно. Das ist so, sogar sehr, sehr möglich. То есть вот что-то надо сделать особенно, сюрприз. Also man soll etwas Besonderes machen, man soll den Mann überraschen. Я помню, мы писали когда-то записки друг другу по утрам. Ich kann mich erinnern, dass wir mal in der Früh uns öfters mal so Zettelchen geschrieben haben. Это было давно и неправда. Das war schon sehr, sehr lange und stimmt nicht mehr. Я даже вспоминаю, думаю, никогда. Было, und und было, wenn ich mich so zurück erinnere, denkt mir, war das tatsächlich so? Wir haben uns solche Zettelchen geschrieben. Also ich habe geschrieben. Коротенькие, беленькие. Und so ganz kurze, weiße Zettelchen. Что я писал, я не скажу, но там also was ich da geschrieben habe, sage ich euch nicht. Завернуто было, и я в сахарницу прятал. Und ich habe das immer so zusammengerollt und habe das in die Zuckerdose rein. Zuckerdose, когда она утром пьет чай. Und wenn sie in der Früh Kaffee oder Tee trinkt. Ups, что там такое? Was ist das? Эй, знаешь, как классно. Weißt du, wie schön das ist? Потом что-нибудь получать. Also etwas zu bekommen in der Früh. Четвертый совет. Also der vierte Ratschlag. Это очень сильный совет. Das ist ein sehr starker Ratschlag. Брак – это химическая лаборатория. Also eine Ehe ist eine Chemielaboratur. Laboratur. Да, там высокие температуры бывают. Da gibt es manchmal sehr hohe Temperaturen. И иногда подпрыгивает давление. Und manchmal springt der Blutdruck sehr hoch. Вообще давление такое. Also der Druck springt sehr hoch. Если не контролировать, взрыв произойдет. Also wenn man das nicht kontrolliert, dann kommt es zu einer Explosion. Как в лабораториях. Wie in einem Labor. И вот два человека, у них химия очень сложная. Und beide Menschen haben eine sehr komplizierte oder schwierige Chemie in sich. И ты знаешь, если ты хоть один там год был в браке, ты знаешь, что там начинает дымиться иногда. Und du weißt, wenn du schon mehr wie ein Jahr verheiratet warst, dass dort manchmal zu rauchen anfängt. Ты чувствуешь уже там. Also du fühlst das schon bereits. Рвет уже котелок. Also du spürst, wie das schon der Deckel hochgeht. И вот тогда тебе обязательно, вот что важно, не выяснять отношения. Und was für dich dann wichtig ist, nicht das Ganze zu diskutieren. Жена или муж, не важно. Ob du Ehemann oder Frau bist, не дискутируй. Nicht darüber zu diskutieren. Уходи в спальню. Sondern geh in dein Schlafzimmer. Schlafzimmer. Бегом туда. Also eil schnell in dein Schlafzimmer. И как написано, закрой дверь. Und so wie es steht, schließ deine Tür. Закрой дверь. Also schließ die Tür hinter dir. И поговори со своим Творцом. Und rede mal mit deinem Schöpfer. Можешь ему сказать, папа. Du kannst ihm sagen, Papa. Ты дал мне эту самую жену. Du hast mir diese Frau da gegeben. Пожалуйста, разберись со своим подарком. Bitte, schau, dass du mit deinem Geschenk zurechtkommst. А я пойду спать. Und ich gehe mal schlafen. И вот это очень практичный совет. Und das ist ein sehr praktischer Ratschlag. Я сплю, а Бог решает. Also ich schlafe und Gott löst. Мне нравится такая вот такое решение. Also mir gefällt diese Lösung. Очень нравится. Mir gefällt das sogar sehr. Когда есть какая-то вот такая непонятка. Wenn es irgendein Missverständnis da ist. Тогда надо идти спать. Dann sollte man schlafen gehen. Ну, перед этим помолиться, желательно. Also davor ist es wünschenswert, wenn du betest, natürlich. И ты знаешь, удивительная вещь происходит. Und weißt du, es passiert zu einem erstaunlichen Dingen. Происходит чудо. Also es geschieht ein Wunder. Метаморфоза происходит. Es geschieht eine Metamorphose. Когда ты вот засыпал еще. Also wo du noch eingeschlafen, ты, wo du zum beim Einschlafen warst. Ты еще был бараном. Warst du vor noch ein Ziegenbock? Или козел был. Oder ein Ziegenbock? А утром проснулся. Und in der Früh stehst du auf. Ты конь. Und du bist ein Pferd. Halleluja. Или она засыпала. Oder sie schlief ein. Если ты пошла первая спать. Also wenn du als erste schlafen gegangen bist. Пошла спать, как сатана в юбке. Bist du wie ein Satan im Rock eingeschlafen? А проснулась. Und in der Früh stehst du auf. Ангелочек ты мой. Wie ein Engelchen. Как интересно. Wie interessant. Всего-навсего просто поспал. Also nur geschlafen, mehr nicht. Знаешь, что Бог, Он справляется с нашими мужьями и женами, когда weißt мы спим. Gott löst diese Sachen mit unseren Ehefrauen und Ehemännern, wenn wir schlafen. Это по Библии. Das ist nach der Bibel. Когда Адам спал, als Adam geschlafen hat, Бог готовил ему жену. Hat Gott ihm eine Frau vorbereitet. Amen. Amen. Здесь. Bist du hier? Некоторые, а. Manche sind nicht ganz da. Okay, не надо разбираться в отношениях. Also man soll dann diese ganzen Gespräche nicht führen, die unnötig sind. Не портите друг другу нервы. Und es sollte einander nicht auf die Nerven gehen. Иди поспи. Sondern geh schlafen. Поговори перед этим с Господом. Rede davor mit dem Herrn. Крышу пусть там срывает, в спальне. Also soll dort im Schlafzimmer dir nicht so gut gehen. Okay. И потом спать. Und dann geh schlafen. И Бог, Он что-то готовит там. Und der Herr bereitet etwas dort vor. Если Он для Адама приготовил жену во сне, also wenn für den Adam die Frau im Schlaf vorbereitet hat, то значит, Он и сегодня еще может справиться без нашего участия. Dann kann genauso heute zurechtkommen ohne unsere Teilnahme. С нашими супругами. Also mit unseren Ehepartnern. Кто-то может сказать аминь. Kann jemand Amen sagen? Попробуй это. Probier mal das mal aus. Очень практичный совет. Das ist ein sehr praktischer Ratschlag. И Библия говорит Псалом 4, 5 стих. Давай посмотрим. Und die Bibel sagt uns im Psalm 4, Vers 5. Lass uns das mal ansehen. Поразмыслите на ложах ваших и утишитесь. Psalm 4? Ага. Erzittert und sündigt nicht, denkt nach in euren Herzen auf eurem Lager und seid still. Denkt nach in euren Herzen auf eurem Lager. Вашей спальне. Also in eurem Schlafzimmer. Подумай. Also denkt nach. И утишишься. Und ihr werdet zur Ruhe kommen. То есть ты остынешь. Also das heißt, du wirst wieder ruhiger, du wirst ты wieder. Ты придешь в себя. Ja, du kommst dann zu dir. И тогда приходит вдруг откровение. Und dann kommt plötzlich eine Offenbarung. Волшебное слово приходит. Es kommt ein Zauberwort. Обычно. Gewöhnlich. Обычно. Gewöhnlich. Когда ты размышляешь. Also wenn du nachdenkst. Еще не спи, пока размышляй. Also, solange du noch nicht schläfst, denk nach. Размышляй. Denk nach. И вдруг волшебное слово приходит. Und plötzlich kommt ein Zauberwort. И это волшебное слово называется. Und dieses Zauberwort heißt? Не во имя Иисуса, нет. Nicht im Namen Jesus Christus, nein. Прости. Sondern vergebe. Коротенькое такое. Oder verzeih mir. So ein kurzes. А чудеса творит просто невероятные. Aber es tut solche Wunder, unglaubliche Wunder. Amen. Как классно. Es ist so schön. Решение вопросов. Die Lösung der Fragen. Всех своих каких-то напряжений. Von all deinen Anspannungen. Помолился. Gebetet. Пошел спать. Gehst schlafen. Проснулся. Aufwachen. Сказал прости. Dann sagst du, vergib mir. Решение вопроса. Dann hast du die Lösung der Frage. Amen. Amen. И есть еще один секрет. Und es gibt noch ein Geheimnis. А он пятый уже. Das ist schon Скажи пятый. Fünfte Ratschlag. Sag fünf. Пятый. Sag der fünfte. И он написан в Псалме 32. Und der steht in dem Psalm 33, 18. 32, 18. Also 33, 18. Okay, там написано долгосрочное, как долгосрочные отношения созидать. Also dort steht geschrieben, wie man langfristige Beziehungen miteinander aufbaut. Секрет долгосрочного брака. Das ist ein Geheimnis von einem langfristigen Ehe. Du wirst das jetzt nicht glauben. Но здесь тайна есть. Aber hier steckt ein Geheimnis. Okay. Okay. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. А где здесь брак? Und wo ist da die Rede von der Ehe? А где секрет? Wo ist dann das Geheimnis? Смотри на меня. Schau mich an. Сколько у меня глаз? Also wie viele Augen habe ich? Вот сейчас два. Also zwei. А сейчас? Und jetzt? А? Ну что, не видишь? Sieht ihr das nicht? Один. Also nur eins. Представляешь, у Бога один глаз. Also stell dir vor, Gott hat ein Auge. Неправда. Das stimmt nicht. Два. Der hat schon zwei. Написано, что очи Господа обозревают всю землю, у него два глаза. Also steht ja geschrieben, dass die Augen des Herrn die ganze Erde beobachten. Он не циклоп, аллилуйя. Also er ist kein Zyklop. У него два глаза. Also er hat zwei Augen. Но вот здесь написано. Aber hier steht geschrieben. Око Господне. Dass das Auge des Herrn. Во единственном числе. Das ist Einzelzahl hier. Das ist Sekret. Also da ist ein Geheimnis verborgen. Знаешь, что Господь? Weißt du, dass der Herr, der schließt manchmal ein Auge zu. Also wenn er auf unsere Sünden schaut, ja. Macht er manchmal ein, думаешь, ein Auge zu. Сделал такое нехорошее. Приходишь к Богу, говорит, Господь. Also du hast etwas angestellt und dann gehst du zum Herrn und sagst, Herr, я поганец такой. Ich bin so ein Schlimmer. И ты думаешь, ты откровение ему даешь. Und du denkst dir, dass du ihm eine Offenbarung gibst davon. Чтобы Бог этого не знал. Als ob der Gott das nicht wüsste. Да, я уже давно знаю, какой ты. Er sagt, ich weiß schon längst, wie du bist. Конечно. Natürlich. Это ты только думал, что у тебя в шкатулке какашки нету. Ну, du hast gedacht, dass du in deiner Schatulle keine Kacke hattest. Да. Кака. Also Кака. Okay. И вот ты думал, что там нету, du hast gedacht, da gibt es nichts, da liegt nichts. А Бог-то знает, что в твоей шкатулке уже она давно лежит. Aber Gott weiß, dass es in deiner Schatulle, in deinem Körbchen schon lange diese Kaka liegt. Кака liegt, ja, и воняет. Und stinkt. Ты не делаешь Богу откровений, когда ты говоришь, о, я засранец. Du machst Gott keine Offenbarung damit, dass du ihm sagst, wie schlimm du bist, was Бог du so angestellt hast. Свой глаз. Aber Gott macht ein Auge darauf. На наши слабости. Auf unsere Schwächen. Это секрет, друзья, в наших отношениях. Das ist ein Geheimnis für unsere Beziehungen. Покрывать какие-то вещи. Bestimmte Dinge zu bedecken. Не замечать их. Sie nicht zu bemerken. Пройти мимо и ничего не сказать. Also vorbeizugehen und nicht etwas dazu zu sagen. И Давид знал этот секрет. Und David wusste von diesem Geheimnis. Он говорит, если ты, Бог, будешь замечать беззаконие, кто устоит, Господи? Und sagte, Herr, wenn du diese Sünden uns anrechnest, wer kann vor dir dann bestehen? 129,3. Also der Vers, der Psalm 130,3. Он говорит, если ты, Бог, будешь замечать беззаконие. Er sagt, wenn du unsere Sünden anrechnest und sie bemerkst, dann никто не устоит. Dann wird keiner vor dir bestehen können. Правда? Nicht wahr? И поэтому Бог закрывает свой глаз. Und deswegen macht Gott sein Auge zu. Давайте учиться у Бога, друзья. Deswegen lass uns unsere Freunde von unserem Herrn lernen. Иногда закрывай свой глаз. Also manchmal mach ein Auge zu. Как будто ты этого не видел. Als ob du das nicht gesehen hast. Некоторые вещи в твоем браке ты не можешь изменить. Also manche Dinge in deiner Ehe kannst du nicht verändern. Некоторые моменты в своем супруге ты никогда не изменишь. Manche Momente in deinem Ehepartner kannst du niemals verändern. И очень здорово здесь закрыть глаз. Und es ist sehr toll, hier ein Auge zuzumachen. Ну, один еще смотри, один. Also mit einem schau natürlich noch hin. Но вот один да, надо закрыть. Aber Amen. Eins musst du zumachen. И это секрет. Und das ist ein Geheimnis. Долгосрочных отношений. Von langfristigen Beziehungen. Шестой совет. Dann der sechste Ratschlag. Komplimente, это сильная штука. Komplimente ist eine starke Sache. Очень сильная штука. Das ist eine sehr starke Sache. И мужчины, которые экономят с этим, они пролетают по полной программе. Und die Männer, die damit sparsam sind, die fallen durch. Они думают, что я как баран буду объясняться каждый раз в любви. Die denken sich, was bin ich für ein Depperler, dass ich jedes Mal ihr die Liebe von der Liebe erzählen soll. Nein. Ты можешь узнать, что ты баран. Если не будешь этого делать. Du wirst dann erfahren, dass du ein Depperler bist, wenn du das nicht machen wirst. А если будешь делать, aber wenn du das machen wirst, станешь котиком, dann wirst du ein Kater werden, а не бараном, und kein Ziegenbock. Рыбкой станешь. Du wirst ein Fischchen werden. Правда лучше, чем баран. Ist doch besser, wie du ein Ziegenbock. Amen. Amen. Всего лишь комплимент. Es ist bloß nur ein Kompliment. Недорого. Es kostet nichts. Но женщины, которые экономят с этим, они тоже в пролете. Aber auch die Frauen, die damit sparsam sind, die fallen auch durch. Мужчины тоже нужно слышать. Die Männer wollen das auch hören. Какой он умный. Wie klug er ist. Сильный. Wie stark er ist. Какие он может таскать хорошие такие кисten с продуктами. Wie er diese schweren Kisten tragen kann und schleppen kann. Умейте говорить друг другу правильные вещи. Also lernt einander richtige Dinge zu sagen. Okay. Okay. То есть мужчине не надо слышать о том, что у него красивые ноги. Also der Mann muss nicht davon hören, dass er so schöne Füße hat. Это нужно женщине слышать. Das muss die Frau hören. А мужчине надо слышать, какие у него руки сильные. Aber der Mann muss hören, dass er starke Muskeln hat oder Hände hat. Причем не тогда, когда на турнике, а когда он носит какие-то вещи. Und nicht dabei, wenn er irgendwo trainiert, sondern wenn er irgendwelche Dinge schleppt. Тогда он будет носить их дальше. Dann wird er sie weiterhin tragen. И это нужно услышать. Und das muss man hören. Это нужно сказать. Das muss man sagen. Есть такие вот эти шесть советов, как строить брак. Und es gibt diese sechs Ratschläge, wie man eine gute Ehe aufbaut. Но я тебе еще должен сказать пару советов. Aber ich möchte dir noch ein paar Ratschläge geben. Каждому. Jedem von uns. И мужчине, и женщине. Sowie Frau, auch dem Mann. Как разрушить свой брак. Wie man seine Ehe zerstören kann. И это тоже очень важно. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu hören. Так ты лучше запомнишь. Denn so wirst du das besser dir merken können. И я тебе назову пару советов. Ich werde dir ein paar Ratschläge mal nennen. Эти советы работают как для женщины, так и для мужчины. Also diese Ratschläge funktionieren genauso wie für Frau, wie auch für Mann. Каждый примеряет для себя его. Also jeder soll sich selber das mal anprobieren. Надежные способы, как разрушить свой брак. Also sichere Beispiele, wie man seine Ehe zerstören kann. Ganz sicher. Ganz sicher. Очень просто. Also ganz einfach. Не требует никаких усилий. Es werden keine Anstrengungen von dir verlangt. За пару месяцев уже увидите результат. Und innerhalb von paar Monaten werdet ihr Resultate sehen. Первый принцип: постоянно сравнивай своего супруга с какими-то другими мужчинами или женщинами. Also erster Prinzip: ständig deinen Ehepartner, Frau oder Mann mit anderen zu vergleichen. Сравнивай свою жену с другими женщинами. Also vergleiche deine Frau mit anderen Frauen. Например, моя мама готовила лучше. Zum Beispiel, meine Mama hat besser gekocht. Это обязательно побудит ее делать лучшую еду для тебя. Das wird unbedingt sie dazu bringen, dass sie besser für dich kocht. Она будет искать рецепты каждый день. Sie wird jeden Tag Rezepte suchen. Или можно еще так. Oder vielleicht kann man auch so sagen. А вот сосед Вася, он умеет лучше работать, чем ты. Oh, unser Nachbar kann viel besser arbeiten als du. Или ты можешь сказать, смотри, какая жена у Васи. Oder du kannst sagen, hey, schau mal her, was der Peter für eine coole Frau hat. Не то, что ты. Nicht so wie du. Очень надежный способ. Also sehr sichere Möglichkeit. Это побудет твою жену просто тебя так уважать. Und das wird deine Frau dich dazu bringen, dich so zu respektieren. Also genauso ist es auch eine Möglichkeit für die Frau, dich mit einem, Nachbarn, mit Vater zu vergleichen. Und das wird deine Ehe zerstören. Zweiter Ratschlag. Also bitte niemals als Erster um Vergebung. Du bist doch ein Mann. Das ist doch keine königliche Sache. Du bist doch der Haupt der Frau. Also lieber drei Tage miteinander nicht reden, anstatt innerhalb von einer halben Stunde sich wieder zu versöhnen. Und der Nachbar Peter sagt auch, mach das nicht. Не прошу прощения. Ich werde niemals um die Vergebung bitten. И ведь живут они как-то вместе, а? Und die leben doch irgendwie zusammen. Реально, конкретный совет. Das ist ein richtig realer Ratschlag. Просто не проси прощения. Also bitte einfach nicht um Vergebung. И все будет ясно сразу. Und es wird alles klar, gleich klar sein. Третий совет. Dritter Ratschlag. Когда приходишь домой. Wenn du nach Hause kommst. Не спрашивай у мужа, не спрашивай у жены, как дела. Frag weder deine Frau noch deinen Mann, wie es ihm geht. Oder wie es ihr geht. Если что-то срочное, сам расскажет. Also wenn etwas eiliges ist, der wird dann schon selber erzählen. А так, если там. Und wenn nichts Wichtiges пришел ist, домой, сел, телевизор, смотрит. Wenn nichts Wichtiges, dann setze ich mich auf die Couch und schaue Fernseher. Или в мобильник свой смотри. Oder ich zappe in meinem Mobiltelefon. В сотый раз, что там в Фейсбуке написали. Und würde da im Facebook die ganze Zeit surfen. Вдруг коллега с работы написала какой-то класс. Plötzlich schreibt der Kollege, wie schön du bist oder wie gut du bist und liked dich. И почти забыл, когда идешь на работу. Und du hast fast vergessen, wenn du auf die Arbeit gehst. Я почти забыл, когда ты идешь на работу. Also ich habe was vergessen, wenn du auf die Arbeit gehst. Снимай свое обручальное кольцо. Dann ziehe dein Ehering ab. Оно такое маленькое, так жмет сильно. Das ist so klein, das drückt mich schon auf meinen Finger. Это так важно. Das ist so wichtig. Старайтесь поменьше общаться друг с другом. Und tut so wenig, wie es möglich ist, miteinander zu reden. Поменьше быть дома. Also so wenig wie möglich zu Hause sein. Если едешь на отдых, в отпуск едь один. Wenn du in Urlaub fährst, dann fahr lieber alleine. Жена пусть дома сидит. Die Frau soll daheim bleiben. Смотрит за детьми. Sie soll auf die Kinder aufpassen. Если она возмущается, тогда цитируй Библию. Und wenn sie sich aufregt, dann zitiere ihr die Bibel. Жена да молчит. Und sagt, die Frau soll schweigen. Муж глава. Der Mann ist der Haupt. Если она обидится. Und wenn sie sich beleidigt, тогда цитируй Библию. Dann zitiere die Bibel. И враги человеку домашние его. Und die Feinde sind diejenigen, die bei mir zu Hause leben. И все по Библии. Es ist alles nach der Bibel. После этого она моментально тебя будет слушаться. Und danach wird sie auf den Moment auf dich hören. И вы можете поехать с друзьями на очень долго. Und ihr könnt zusammen mit den Freunden fahren und für längere Zeit. Ja. Очень долго. Sehr lange. Очень важный последний совет. Und sehr wichtig ist der letzte Ratschlag. Если хочешь разрушить брак, wenn du deine Ehe zerstören willst, никогда не молись с женой вместе. Bitte niemals gemeinsam mit deiner Ehefrau. Не молись с мужем со своим никогда. Bitte niemals mit deinem Ehemann. Хочешь молиться? Wenn du beten willst, иди в свою комнату, dann geh in dein Zimmer. Ведь написано, закрой дверь и сам молись. Denn es steht geschrieben, mach die Tür hinter dir zu und bete zu Gott. Мало ли, что Библия говорит, что муж священник. Die Bibel sagt ja, dass der Mann der Priester ist. Но это не важно. Aber das ist nicht so wichtig. Пусть жена учится самостоятельности. Die Frau soll die Selbstständigkeit mal lernen. Сама пусть молится. Sie soll mal selber beten. И это очень сильный совет. Und das ist ein sehr starker Ratschlag. Чтобы разрушить все отношения. Um die komplette Beziehung zu zerstören. Вы поняли? Habt ihr das alles begriffen? Если это серьезно воспринять. Also wenn man das Ganze tatsächlich so aufnimmt. Ты будешь иметь счастливый брак. Du wirst eine glückliche Ehe haben können. Du wirst lange Jahre miteinander gut leben. Und aus Krach kann es ein Glück werden. Schau, wie Gott zu uns spricht auch. Aus Epheser 4, das ist der Vers 31. 31 und 32. Bei der Verse 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Обрати внимание, вот последние слова. Also achte mal auf die letzten Worte. Und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Не просто простить друг друга. Also nicht nur einfach einander zu vergeben. Смотри, какой масштаб у нас. Schau hier, was wir für einen Maßstab haben. Стандарт. Ein Standard. Как и Бог во Христе простил вас. Wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Как прощать надо? Also wie soll man einander vergeben? Как и Бог простил вас. Wie auch Gott euch vergeben hat. Как Бог простил тебя? Also wie hat Gott dir vergeben? Представь себе, вот ты другу задал, у тебя друг, который задолжал тебе 10 тысяч евро. Stell dir vor, dein Freund hat dir schuldet dir 10.000 Euro. А ты взял и забыл. Und du hast einfach beschlossen und hast das vergessen. Знаешь, Бог с ним, все хорошо. Gott, alles ist gut mit ihm. Alles gut, все классно. Alles ist gut mit ihm. Okay, и вы пошли в магазин с другом. Und dann geht ihr zusammen in den Supermarkt einkaufen. Через неделю. Nach einer Woche. И у тебя вдруг мелочи нету. Und plötzlich hast du kein Kleingeld. И спрашиваешь у друга. Und du fragst deinen Freund. Слушай, займи мне 10 евро. Hey, hör zu, kannst du mir 10 Euro leihen? Also, конечно, пожалуйста. Und er sagt, ja, natürlich. Okay. Прошел месяц. Dann geht ein Monat vorbei. И друг тебе звонит. Und der Freund ruft dich an. Слушай, ты должен мне 10 евро. Hey, hör zu, du schuldest mir noch 10 Euro. У тебя мысль не появится, что он нехороший человек. Kommt bei dir so ein Gedanke nicht auf, dass er kein guter Mensch ist? Ja. А теперь давай вспомним себя. Und jetzt lass uns an uns selber erinnern. Прощайте друг друга. Vergibt einander. Как и Бог во Христе простил вас. So wie Gott euch vergeben hat in Christus. Ты тысячи ему задолжал. Du schuldest ihm schon Tausende von Euro. Я ему миллионы задолжал. Ich schulde ihm schon bereits mehr als eine Million. Он все простил. Er hat mir alles vergeben. А 10 евро? Aber 10 Euro? Ей. Ihr. Она мне. Und sie mir. Как и Бог во Христе простил вас. So wie Gott euch vergeben hat in Christus. Знаешь, как легко прощать вот из этого отношения. Weißt du, wie leicht es ist, einander zu vergeben aus dieser Haltung heraus? Бог простил меня. Gott hat mir vergeben. Какие же вопросы? Welche Fragen kommen denn noch auf? Да, я все могу простить. Ich kann doch allen vergeben. Всем и вся могу простить. Ich kann allen und alles vergeben. Если сравнивать себя с этим прощением. Wenn man sich mit dieser Vergebung vergleicht. Так легко прощать. Das ist so leicht, dann zu vergeben. Когда знаешь, что ты задолжал ему. Wenn du weißt, was du ihm alles schuldest. Amen. Amen. О, Господь, Он так любит тебя. Der Herr liebt dich so sehr. И из Его любви любить легко. Und aus seiner Liebe ist leicht zu lieben. Aus seiner Liebe. Aus seiner Liebe. Вот это море, море, море, море любви. Also dieses Meer voller Liebe. Которое ты можешь зайти покупаться и идти дальше. Wo du reingehen kannst, dich baden kannst und rausgehen kannst. И написано, und weitergehst. Что Бог возлюбил мир. Und es steht ja geschrieben, dass Gott die Welt so sehr geliebt Was hat. Любил, что отдал сына своего. Er hat die so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Отдал своего Der hat сына. Seinen Sohn hingegeben. Вообще сумасшедшая любовь. Überhaupt ist es eine verrückte Liebe. Море любви. Das ist ein Meer voller Liebe. Иногда нам нужно вот так подойти к этому морю и туда вот уткнуться. Und manchmal sollten wir mal zu diesem Meer gehen und einfach mit unserem Kopf da rein tauchen. И почувствовать, Бог любит, Бог любит. Und zu fühlen, Бог Gott liebt, Бог Gott liebt, Бог Gott liebt. Бог любит. Gott liebt. Один мальчик, он, у папы был такой заторможенный. Also ein Vater hat, Vater oder Junge? Junge. Also der Junge war so schwer vom Begriff. Aha. И папа ему говорит, это море. Und der Papa sagt, schau mal her, das ist ein Meer. Они подошли к морю, он говорит, море. Dann kommen, sie kamen ans Meer und er sagte, schau mal her, das ist Meer. Мальчик говорит, где? Und der Junge, wo? Да вот, говорит, море, Da ist doch das Meer, vor deinen Augen. Где? Und er, wo? Вот, говорит, здесь. Da ist doch das Meer, vor dir. Говорит, где? Und er, wo? Папа его взял прямо так вот лицом. Und der Papa hat einfach mit dem Kopf genommen, hat einfach mit dem Kopf da reingetaucht. Да вот море. Da ist doch das Meer. Мальчик такой. Und er so. Где? Wo? Знаешь, вот так мы бываем христиане. So sind wir manchmal als Christen. Говорим, Бог любит тебя. Man sagt zu dir, Gott liebt dich. Где? Wo? Бог вот здесь, вот он тебя здесь любит. Gott ist doch hier, er liebt dich. Нет, не может быть. Nein, das kann nicht sein. Wo ist er? Господь тебя уже вот так кидает. Und der Herr schmeißt dich schon in das Meer hinein. Эй, он начинает тебя давить. Und er fängt an dich zu drücken damit. Так было у меня. So war das bei mir. Он меня почти задавил своей любовью. Er hat mich fast erdrückt mit seiner Liebe. Я почти умер. Ich bin fast gestorben davon. Его любви. Durch seine Liebe. Иногда открылись глаза. Wow. Und dann sind meine Augen geöffnet worden. Halleluja. Halleluja. Из любви так легко любить. Aus Liebe ist es so leicht zu lieben. Из его любви легко прощать. Also aus seiner Liebe heraus ist es leicht zu vergeben. Amen. Amen. Amen. Amen. Я верю, что твое сердце сегодня расширилось. Ich glaube, dass dein Herz heute weiter geworden ist. Для своего супруга. Also für deinen Ehepartner. Ты здесь. Bist du hier? Давай закроем свои глаза. Bitte lass uns unsere Augen schließen. Группа прославления, пройдите, пожалуйста. Лопароскопа, bitte kommt nach vorne. Господь здесь, который прощает тебя. Der Herr ist hier, der dich vergibt. Который любит тебя. Der dich liebt. Пожалуйста, отпусти. Bitte, lass los. Отпусти всякую вину. Bitte, lass los jede Schuld. Даже если это не супруг, не речь не только о супруге. Also, auch wenn es kein Ehepartner ist, die Rede ist nicht nur über Ehepartner. А отпусти другому его долги. Sondern erlasse dem anderen seine Schulden. Прости его из любви Божией. Vergebe ihm aus Liebe Gottes. Будь щедрым, царским ребенком. Sei großzügiges Königskind. Царским ребенком. Ein sein Königskind. Щедрым на прощение. Ein der großzügig ist auf Vergebung. Щедрым на то, чтобы давать любовь. Der großzügig ist auf Liebe. Щедрым, даже тогда, когда тот никто не дает тебе. Großzügig auch für denjenigen, der das dir niemals gibt. Может, ты в ответ ничего не получаешь и говоришь, Vielleicht bekommst du auch nichts zurück und sagst, ай-яй-яй. У меня уже дефицит, ничего не могу дать. Ich habe schon Defizit, ich habe nichts mehr. Но Бог, Он тебя любит так же. Aber Gott liebt dich genauso. И из Его любви люби другого. Und aus seiner Liebe liebe den anderen. Из Его любви терпи другого. Aus seiner Liebe dulde den anderen. Halleluja. Halleluja. Дух Святой. Heiliger Geist. Дух Святой. Heiliger Geist. Открой нам тебя. Offenbare dich uns. Давай мы встанем, может быть. Lass uns vielleicht aufstehen. Дух Святой. Heiliger Geist. Открой нам себя. Offenbare dich uns. Ты есть Дух Святой. Du bist der Heilige Geist. Ты есть Дух Любви. Du bist der Geist der Liebe. Ты даешь эту свежесть. Du gibst diese Frische. В отношения. In die Beziehungen. Наполняешь их. Du erfüllst sie. Наполняешь их. Du erfüllst sie. Наполняешь их радостью. Du erfüllst sie mit Freude. Новыми приключениями. Mit neuen Abenteuern. Новые глаза даешь, открываешь другого. Auch neue Augen gibst du, du machst die Augen auf den anderen auf. Мы можем увидеть другого. Und dann, weil Gott den anderen Menschen sieht. Да, я могу увидеть свою супругу как колодец. Und ich kann meine Ehefrau sehen wie ein Brunnen. Глубокий колодец. Tiefer Brunnen, который я еще не знаю. Das ich noch nicht kenne. Oh, Halleluja. Halleluja.